Bitir şu an. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Jagir Bayram. Ich bin als Assistenzarzt hier auf der Station tätig. Ich würde gerne mit Ihnen das Anamnesegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, verstanden. Kurz zum Ablauf. Ich werde als erstes Ihnen ein paar Fragen zu Ihren Daten stellen, dann direkt zu aktuellen Beschwerden übergehen. Wie heißen Sie? Ich heiße Maya Müller. Herr Müller, können Sie Ihre Vorname buchstabieren? Ich bin eine Frau. Ich heiße Maya MAYA. MAYA. Genau. Frau Müller, wie alt sind Sie? Ich bin 43 Jahre alt. Wann sind Sie genau geboren? Gestern habe ich gleiche Fehler gemacht. Moment bitte. Ich bin 12.05.1979 geboren. 5. 9. Okay. Wie groß und wie schwer sind Sie? Ich bin 71 schwer und 1,65 Meter groß. Okay. Was führt Sie zu uns, Frau Müller? Herr Doktor, etwa seit 2 Tagen habe ich Herzrasen. Das ist aber echt schlecht. Und manchmal ist mir auch schwindelig. Schwindelig. Ja. Vorher hatten Sie Herzrasen oder nur seit 2 Tagen hatten Sie? Nee, wie kann ich beschreiben? Vor 2 Wochen habe ich auch ähnliche Attacken und ich bin einmal umgekippt nach meiner Herzrasen und ja, es dauert etwa, damals meine ich, vor 2 Wochen dauerte es etwa 15 Minuten an und ja, nachdem ich umgekippt war, könnte ich nichts erinnern. Okay. Haben Sie Ihren Bewusstsein verloren? Kurzfristig, wie gesagt, kann ich nicht jetzt richtig beschreiben, aber nach kurzer Zeit war ich wieder wach. Meinen Sie vor 2 Wochen, oder? Vor 2 Wochen, genau. Dieses Mal bin ich Aber nicht die umgekippt. Dieses haben Mal sich. habe ich nur Herzrasen und wie gesagt, ist mir schwindelig. Haben Sie Kopfschmerzen oder Brustschmerzen? Eigentlich nicht. Leiden Sie unter Engegefühl in Ihrem Brust? Nee. Aber vor zwei Ist Ihnen. Wochen, ja, bitteschön. Vor Ja, bitte. 2 Wochen habe ich ähnliche Fragen auch gehört. Und damals wurde bei mir ein EKG geschrieben. Ich weiß jetzt nicht warum, aber Ihr Kollege hat mir gesagt, dass ich keine kardiale Probleme hätte. Okay. Wurde eine bestimmte Diagnose gestellt? Nee, Damals? ich war in der Notaufnahme vorstellig und die haben gesagt, wir haben keine Ursache gefunden, sie könnte nach Hause gehen, aber diese Attacke trat wieder auf, deshalb bin ich da. Ist Ihnen übel oder müssten Sie sich erbrechen? Ist mir nicht übel, aber seit 2 Wochen ist mein Stuhl ein bisschen wässrig. Wässrig. Ja. Schwindeln Sie? Entschuldigung, haben Sie Nassschweiß? Keine Nachschweiß, kann ich sagen. Haben Sie Fieber oder Stillfrost? Stuhlfrost habe ich nicht, aber manchmal fühle ich mich sehr warm, Herr Doktor. Aber ich habe meine Temperatur nicht gemessen. Aber wissen Sie, wenn ich warm Okay. fühle, bin ich auch ein bisschen hibbelig, zittert meine Hände. ich muss immer rausgehen, ich kann nicht in zu Hause oder in einem Haus bleiben. Das ist echt schlecht für mich. Aber damals habe ich meine Temperatur, wie gesagt, nicht gemessen. Okay. Sie haben schon gesagt, Ihr Stuhl war wässrig. Haben Genau. Sie etwas Ungewöhnliches bemerkt, wie zum Beispiel schaumig oder Teerstuhl? Das habe ich nicht bemerkt. Keine Farbveränderung habe ich gesehen, nur ein bisschen wässrig. Okay. Haben Sie Haarausfall bemerkt oder trockene Haar? Haarausfall, genau, ja. Das ist seit lange. Früher ist ein bisschen wenig. Ich dachte, ja, das ist normal, aber in letzter Zeit sehr viel. Haben Sie bemerkt, dass Ihr Haut ein bisschen feucht sein? Ja, besonders meine Hände. Haben Sie in der letzten Zeit eine Erkältung oder solche ähnliche Beschwerden erlitten? Nee, keine. Okay. Fällt Ihnen noch etwas ein? Haben Sie sonst weitere Beschwerden? Ja, ich kann sagen, ich habe etwa 5 Kilo an Gewicht abgenommen in less als 3 Wochen. Ja, das ist Und richtig. ja, was ich noch sagen würde, wie ist ich Ihr habe, Appetit? Mein Appetit ist eigentlich gut, soll ich sagen, noch oder viel für einen Mensch. Ich esse sehr viel. Trotzdem Gut. habe ich Gewicht abgenommen. Haben Sie an Ihrem Hals etwas Ungewöhnliches bemerkt, wie zum Beispiel eine Wucherung oder Schluckbeschwerden, haben Sie bemerkt? Das ist nicht richtige Schluckbeschwerden, aber ich fühle mich wie ein Druck beim Schlucken. Ja, wenn ich gegen einen Spiegel bin, kann ich nichts merken, außer, aber diesen Druck fühle ich mich, ja. Okay, Frau Müller, haben Sie Schwierigkeiten ein- oder durchzuschlafen? Durchschlafen, soll ich sagen. Ich kann einfach einschlafen, aber ich brauche nichts mehr schlafen. Etwa 3 Stunden danach wache ich wieder auf, dann das ist genug für mich. Okay. Haben Sie Probleme mit der Wasserlassen? Beim Wasserlassen habe ich keine Probleme. Frau Müller, ich möchte ein paar Fragen zu Ihren Krankengeschichte stellen. Haben Sie wichtige Erkrankungen, von denen ich wissen sollte? Aktuell habe ich keine Erkrankung, soll ich sagen. Wurden Sie schon mal operiert? Ja, als ich 18 war, wurde mein Blinddarm entfernt. Und ansonsten, nee, ja, nur einmal bin ich operiert worden. Nehmen Sie regelmäßig oder gelegentlich Medikamente ein? Manchmal in letzter Zeit, wie gesagt, ich schlafe sehr, sehr wenig. Zum Schlafen nehme ich Baldrian ein, ansonsten keine regelmäßigen Medikamente. Okay. Drage meinen Sie, oder? Wie bitte? Baldrian Drage meinen Sie, oder? Ja, genau. Zum Schlafen, wie gesagt. Haben Sie Allergie oder Unverträglichkeiten? Ich habe gegen Pflaster Allergien Und ich kann ein Medikament, ein Schmerzmittel nicht richtig vertragen. Nachdem ich dieses Medikament eingenommen habe, habe ich Magenschmerzen. Wie heißt das? Normalgin oder sowas? Ja. Okay, Normalgin. Ja. Wie äußert sich die Pflasterallergie? Als ich allergisch war, habe ich sehr große Hautschlag bekommen und ein bisschen Fieber. Und meine Ärztin hat gesagt, dass ich gegen Pflaster allergisch bin, musste ich immer äußern, damit ich keine grobe allergische Reaktion bekäme. Frau Müller, rauchen Sie? Ich leider ja. Seit wann und wie viele Zigaretten pro Tag rauchen Sie? Seit ich 15 war, rauche ich ohne Unterbrechung etwa 20, 25 Zigaretten am Tag. Trinken Sie Alkohol? Ja, gelegentlich. Frau Müller, nehmen Sie nicht persönlich, das ist routinemäßige Frage. Konsumieren Sie Drogen oder haben Sie Drogen ausprobiert? Ich habe bisher keinen Kontakt. In Ihren, Entschuldigung, gibt es in Ihren Eltern wichtige Erkrankungen? Ja, bei meiner Mutter ist eine erhöhte Blutdruck bekannt. Und mein Vater hat eine Blutvergiftung erlitten. Wir haben nicht verstanden, wie es vorkommen ist, aber die Ärzte haben gesagt, irgendwie Lungenentzündung oder sowas. Danach kriegt er Blutvergiftung. Ja, ansonsten hat er keine chronische Erkrankung. Okay, haben Sie Geschwister? Keine. Okay, wie ist Ihr Familienstand? Ich bin ledig. Haben Sie Kinder? Keine Kinder. Wohnen Sie allein? Oder? Nee, ich lebe mit meiner Freundin. Okay. Was sind Sie vom Beruf, Frau Müller? Ich bin Lehrerin. In welchem Bereich? Darf ich fragen? Ich bringe Mathe und Sport bei. Okay, danke, Frau Müller. Ich habe meine ganz wichtigen Fragen gestellt. Haben Sie an mich Fragen oder fällt Ihnen noch etwas ein, was Sie hinzufügen möchten? Aktuell keine. Ja, ich habe ein paar Fragen, aber das ist unabhängig von meiner Erkrankung. Vielleicht später, wenn wir Zeit hätten, könnte ich diese Frage stellen. Okay, Frau Müller, Sie können immer fragen. Ich würde jetzt Sie körperlich untersuchen. Dann würde ich Ihnen Blut abnehmen. Dann gegebenenfalls manche bildgebende Untersuchungen, wie zum Beispiel Ultraschalluntersuchung, veranlassen. Dann sprechen wir uns wieder, wie können wir weitermachen. Wenn Sie keine Fragen mehr haben, dann würde ich Sie körperlich untersuchen. Vorher möchte ich was fragen. Sollte ich hier bleiben oder könnte ich heute nach Hause gehen? Wie gesagt, wir müssen manche Untersuchungen durchführen. Diese Untersuchungen dauert ein bisschen. Nach der Untersuchungen entscheiden wir, ob oder wie lange Sie im Krankenhaus bleiben sollen oder nicht. Okay, Herr Doktor, ich bin einverstanden. Okay, danke, Frau Müller. welche Symptome sind Ihnen während des Anfalls aufgefallen? Entschuldigung, könnten Sie wiederholen? Sie haben gesagt, vor zwei Wochen einmal umkippen, synkopiert. Ja. Welche Symptome sind Ihnen während des Anfalls aufgefallen? Bevor ich umgekippt war, hatte ich, wie gesagt, Herzrasen und mir ein bisschen schwindelig. Ansonsten kann ich nicht andere Beschwerden zum Beispiel die bisschen Sünge oder unwillkürliche Miktion. Ja, genau. Nachdem ich aufgewacht war, hatte ich kein Wasser lassen. Und meine Zunge ist auch aktuell, ja, damals war auch gesund. Keine Schädigung habe ich bemerkt, keine Blutungen, nichts. Sie haben gesagt, vor zwei Wochen Notfallstation gegangen und welche Laboruntersuchung gehabt? Wie gesagt, Laboruntersuchung weiß ich nicht. Die Ärztin hat mir nichts weitere Informationen gegeben, aber ich erinnere mich aktuell EKG haben die geschrieben und die haben gesagt, mein Herz ist aktuell gesund, keine unregelmäßigen Herzschläge hatte ich. Aber ich weiß jetzt nicht, warum haben die EKG geschrieben haben. Und ich möchte auch fragen, dieses Mal soll ich wieder EKG bekommen? Ja. Jetzt soll ich antworten, oder? Ja, das wäre super. Sie sind zuständige Ärzte, ja. Ja, okay. Ich dachte, wir haben beendet. Ja, auf jeden Fall, wir sollten auch jetzt ein EKG schreiben, um eine Herzkrankheit auszuschließen. Aber noch weitere Untersuchungen sind sinnvoll. Okay. Und Sie haben gesagt, dass ich vielleicht ein Ultraschall bekommen sollte. Was ist Ultraschall? Ja. Und was für Ultraschall möchten Sie durchführen? Ja, Ultraschall ist eine schmerzlose, strahlenfreie Untersuchung. Es gibt einen Schallkopf, der Schallwellen ausschütten und reflektierten Wellen wieder empfängt. Und diese werden diese Bilder auf einem Bildschirm dargestellt. Dann sehen wir Organen und Strukturen auf dem Bildschirm. Bei der Ultraschalluntersuchung überprüfen wir, ob es ein Schwellungen, Lymphknoten, insbesondere in ihrem Schilddrüsen, gibt es eine Wucherung oder Entzündungszeichen. Ja, deswegen sollen wir diese Untersuchung durchführen. Das verstehe ich jetzt. Noch zwei Fragen. Ja, bitte schön. Der Schwindel, wie äußert sich? Ist das Drehen wie ein Karussell oder schwanken Sie wie auf dem Schiff? Ich kann meinen Schwindel so beschreiben, ich bin stabil, wo ich aufstehe. Aber alle Sachen, alle Möbel, irgendwie dreht um mich um. Dankeschön. Haben Sie gekrampft während der Umkippung? Meinen Sie Grippe, Erkältung oder sowas? Oder? Ja, gekrampft. Ah, nee, ich habe keine Krämpfe. Haben oder Sie, ich konnte nicht erinnern, soll ich sagen, aber Nachdem ich aufgewacht habe, habe ich auch keine Schmerzen in der Muskeln. Okay. Haben Sie Ohrgeräusch oder Augen zittern? Das habe ich nicht bemerkt. Nur zittern, wie gesagt, in der Hände. Hände? Ja. Einmal vor zwei Wochen ein Schwindel und heute Morgen einmal Schwindel. Ich verstehe richtig? Genau, vor zwei Wochen habe ich eine Attacke mit Synkope, wie Sie geäußert haben. Ich bin umgekippt und jetzt, heute, wieder schwindelig und wieder Herzrasen. Das ist die zweite Attacke. Wie viele Minuten dauert die Symptome, Schwindel, heute? Heute etwa 15 Minuten. Okay, danke schön. Noch andere Fragen, meine Kollegen? Keine. Darf ich vorstellen? Den, ja, bitte schön. Die Patienten. Okay. Hallo, guten Tag. Ich möchte heute eine Patientin vorstellen. Es geht um eine 43-jährige Patientin, Maya Müller. Die Patientin sei 165 cm groß und 71 kg schwer. Die Patientin stellte sich bei uns wegen seit zwei Tagen bestehende Tachykardie und Vertigo. Außerdem habe die Patientin vor zwei Wochen solche Beschwerden erlitten. Vor zwei Wochen habe die Patientin sein Bewusstsein verloren und umgekippt. Damals sei die Patientin beim Arzt gewesen und ein EKG geschrieben worden sei und die Befunde von EKG unauffällig sei. Außerdem klagte die Patientin über alle Befunde unauffällig, nicht nur EKG, andere Laborwerte. Ja, andere Laborwerte auch unauffällig. Meine Oberärztin, ich verstehe richtig. Alle, ja, genau. Die Patientin hat so geäußert. Ja. In der Notaufnahme wurde keine feste Diagnose festgestellt, weil alle Untersuchungen sind unauffällig. Aber die Patientin hat nur EKG richtig erinnert. Ansonsten, okay, die Laboruntersuchung hat sie nicht gewusst. Okay. Außerdem klagte die Patientin über Tremor an den Händen, Alopecia, feuchte Haut und Globusgefühl in dem Hals. In der Vegetativanamnese klagte die Patientin über fiebrig und Hitzeintoleranz, aber die Patientin habe sein Fieber nicht gemessen. Die Patientin habe Hyperorexie erwähnt, aber trotzdem habe die Patientin 5 Kilogramm in den letzten drei Wochen abgenommen. Außerdem leidet die Patientin an Insomnie und vermehrte Stuhlfrequenz. Die weitere vegetativen Anamnesen sei unauffällig. An Vorerkrankungen, an bei der Patientin keine bestimmte Erkrankungen bekannt. Die Patientin sei mit 18. Lebensjahr wegen oder eine Appendektomie durchgeführt worden. Die Patienten nehmen bei Bedarf Baldrian 3G gegen Insomnie ein. Frau Müller reagiert allergisch auf Philaster. Die allergische Reaktion äußere sich durch Exanthem und Fieber. Außerdem habe die Patienten Neuralgien und Verträglichkeit, die zu Magenschmerzen führt. Frau Müller rauche seit ab dem 15. Lebensjahr 20 bis 25 Zigaretten pro Tag. Sie trinke gelegentlich Alkohol, Drogenkonsum wurde verneint. Familienanamnestisch fanden sich arterielle Hypertonie bei der Mutter und Sepsis auf dem Boden einer Lungenentzündung beim Vater. Frau Müller habe keine Geschwister, sie sei ledig, habe keine Kinder, lebe mit ihrer Freundin. Sie arbeite als Lehrerin, Mat- und Sportlehrerin. Nach der erhobenen Anamnese gehe ich von einem Verdacht auf Hypertriose. Differentialdiagnostisch kommen Panikattack, Drogenentzug, Hypoglykämie, Insulinoma in Betracht. Zur weiteren Abklärung würde ich folgende Maßnahmen durchführen. Als erstes würde ich die Patienten körperlich untersuchen. Ich inspiziere die Patienten, ob sie feuchte Haut, Handtremor, Hyperreflexie aufweist. Außerdem, ich möchte den Hals palpieren, ob es Lymphadenopathie oder beim Schilddrüsen eine Knoten oder Knoten gibt. Die Laboruntersuchung könnte manche wichtige Hinweise liefern. Im Labor sollten Schilddrüsenwerten, Blutbild, Entzündungsparameter, Glykosewerten überprüft werden. Außerdem zum Ausschluss von Herzkrankheiten eine EKG geschrieben werden. Um die Diagnose zu sichern, könnte Ultraschall an den Halsbereich erfolgt werden. Ja. Wenn wir eine Hypertriose feststellen, sollten wir Therapie mit Thyrostatika einsetzen, wie zum Beispiel Propylthiouracil, Metimazol, Carbimazol. Außerdem könnte auch eine Beta-Blocker sinnvoll. Und welche Schilddrüsenhormone möchten Sie untersuchen? TSH, freies T3, freies T4. Bei der Hypertriose erwarten wir, primär Hypertriose, erwarten wir erniedrige TSH-Werte und vermehrte T3, T4-Werte. Und sie ist 43. Könnte es auch autoimmun sein? Eine Thyroiditis? Ja, es könnte sein. Am meisten Morbus Basedow verursacht eine Hyperthyreose, aber Hodgkin, Hashimoto-Thyroiditis könnte am Anfang auch Hyperthyreose verursachen, aber danach Hashimoto-Thyreoiditis am meisten Hypothyreose ja, verursacht oder begünstigt. Und wissen Sie, welche Antikörper bei der Schilddrüse untersuchen wir? Ja, Sie haben recht. Ich habe vergessen, Antikörper. Bei Morbus Basedow erwarten wir erhöhte Egal, welche Thyroiditis, könnte irgendwelche Antikörper im Blut auch ein bisschen erhöht sein? Thyroperoxidase-Antikörper? Mitochondrial Antikörper vielleicht auch? Ja. Ja, ich habe auch im Kopf Track, aber wenn Sie fragen, welche Abkürzung ist das, ich kann auch nicht richtig sagen. Thyroglobulin-Antikörper könnte ich sagen, ja. Thyroglobulin-Antikörper, ja. Thyroidperoxidase-Antikörper und TCA-Rezeptor-Antikörper. Ja, das ist TCA-Rezeptor-Antikörper, genau, Track. Genau, ist das so. Jupp, soll ich noch was fragen? Nee. Aber ich würde was sagen, wenn Sie möchten. Fiebrig ist auf Deutsch, dass die Patientin hat Fieber, über 38. Die Patientin hat nicht selbst gemessen, wir haben bisher nichts gemessen, deshalb könnten wir nicht sagen, die Patientin ist fiebrig. Wir könnten einfach sagen, die Patientin haben Hitzeintoleranz, Punkt. Sonst, okay. Wir wissen nicht objektiv, wie viel Grad ist es aktuell. Okay. Und Rauchenanamnese zum Beispiel, das ist nur mal eine Empfehlung, Sie können auch noch gute lange Sätze bilden, aber wenn Sie rechnen, sie hat etwa 28 Jahre Rauchenanamnese, aktuell raucht und etwa ein Packungsjahr, könnten wir sagen. Sie ist fortführende Raucherin mit 28 Packers. Mhm. Seit, ja, wenn man fragt, dann könnten wir einfach sagen, seit dem 15. Lebensjahr, aber das brauchen wir nicht. Ja. Das, wie viele Pack-Years ist für uns wichtig? Und Glucose in Deutsch auch akademisch nicht verwendet wird, einfach Blutzucker. Das ist alltäglich, aber ja, im Krankenhaus sagt man auch Blutzucker, kein Glucose. Glucose ist nur als Infusion, was wir geben könnten. Okay, wissen Sie bei der Prüfung, wie sollen wir sagen? Blutzucker. Okay. Es ist halt so. Okay. Und auch, ja, wie gesagt, Sie könnten einfach sehr gute, richtige Sätze bilden und auch mit Verbindungen wie außerdem Ferner oder sowas. Aber zum Beispiel bei 18. Lebensjahr wurde sie appendektomiert. Das sind sehr, sehr einfach. Und damit sie ja weniger Fehler machen könnten. Ja, Sie haben recht. Ich habe so notiert, deswegen habe ich so gesagt, ja, aber ich habe falsch gesagt. Nur ein bisschen zusammenfassen, das ist auch ja Zeit. Ja, man kann einfach Zeit gewinnen oder sparen. Ja, Sie haben recht. Ja. Vielen Dank. Das ist alles, was ich sagen möchte. Für die Rückmeldung und für Ihre Zeit. Danke.